Ich wusste, dass ich überhaupt nichts weiß. In meinem Buch tummeln sich die Hummeln. Durch meinen Kopf rollt ein Achterbahn. Und später, als uns Blicke sich trafen, dach ich sprech dich einfach an. Da war das Gefühl, da dich so lang vermissen und so gern wieder haben will. Und ich hoffe nur, dass wir zwei uns schnell wieder sind. Schönste Geschichte. Löwe wird auch nicht immer wie ihr da. Doch wie so oft, wenn du nicht drüber nachdenkst, hätte ich immer.